Radiowissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2. Er war Mitbegründer der Frankfurter Schule und Hauptvertreter der kritischen Theorie, der Sozialphilosoph Max Horkheimer. Sein Leben lang setzte er sich dafür ein, jede Art von Ideologie kritisch zu hinterfragen. Max Horkheimers Karriere als Philosoph, als Begründer der kritischen Theorie, beginnt mit einem Schock. Als der Erste Weltkrieg ausbrach, war ich 19 Jahre alt und habe eine Erfahrung gemacht, die ich nicht verkraften konnte. Nämlich, es war eine so ungeheuerliche Begeisterung, dass ich sie überhaupt nicht verstand. Ich zwang einen guten Freund von mir, weil ich Frankreich liebte, mit mir Französisch sprechend durch die Straßen zu gehen. Und dass wir lebend davongekommen sind, ist ein Zufall. Er erlebte erstmals, dass Ideologie auf ein Volk wie eine Droge wirken kann. Sein Gegenmittel heißt kritische Theorie. Mit ihr will er verhindern, dass die Menschen aufhören zu zweifeln und irrationale Bewegungen an die Macht kommen. Aber bis zu deren Entwicklung ist es noch ein weiter Weg. Max Horkheimer wird 1895 in Stuttgart-Zuffenhausen in ein jüdisches Elternhaus geboren. Sein Vater führt eine Kunstwollfabrik. Horkheimer soll sie eines Tages übernehmen, doch davon hält er nichts. Wohl um die Eltern zu beruhigen, studiert er zunächst Ökonomie und Psychologie in München. In Frankfurt wechselt er dann zur Philosophie. Zwei Semester studiert er zudem bei Edmund Husserl in Freiburg. Horkheimers Vater stattet dem berühmten Begründer der Phänomenologie sogar einen Besuch ab. Taugt der Junge für die Philosophie? Husserl attestiert Horkheimer Talent und der darf sein Studium fortsetzen. Sein Vater unterstützt ihn auch in den Jahren nach dem Abschluss finanziell, als Horkheimer sich als Privatdozent durchschlägt. Ab 1930 ist das nicht mehr nötig. Horkheimer übernimmt mit gerade einmal 35 Jahren die Leitung des Instituts für Sozialforschung in Frankfurt. Schon die Gründung des Instituts 7 Jahre zuvor war eine glückliche Fügung. Horkheimers Jugendfreund Friedrich Pollock lernte den Sohn eines schwerreichen deutsch-argentinischen Großunternehmers kennen. Beide interessieren sich für Marxismus und machen sich Sorgen über die nationalistischen Tendenzen in Deutschland. Die Lösung soll ein neues Institut mit dem Schwerpunkt Marxismus bringen. Und der Multimillionär erklärt sich, mit Hilfe seines Vaters, tatsächlich bereit, das Institut zu finanzieren. Friedrich Pollock, Mitbegründer des Instituts für Sozialforschung, erinnert sich. In den Verhandlungen habe ich vor allem hervorgehoben, dass der Antisemitismus nie richtig erforscht worden sei, eine immer größere Gefahr werde, dass man auf der Universität nichts darüber erfahren könne und dass dieses sowohl wie die Geschichte und Soziologie der Arbeiterbewegung die Hauptthemen eines Instituts für Sozialforschung sein konnten. Als Horkheimer 1930 die Leitung übernimmt, beginnt der Aufstieg des Instituts zu seiner weltweiten Bedeutung. Horkheimer will nicht nur die Theorie von Marx neu denken. Es geht ihm darum, Ideologie ganz allgemein, egal welcher Couleur, zu kritisieren. Dafür entwickelt er einen eigenen methodischen Ansatz, die sogenannte kritische Theorie. 1937 formuliert er ihre Eckpunkte in einem Aufsatz, sagt Autor Rolf Wiggershaus, der selbst am Institut für Sozialforschung studiert hat. Diese kritische Gesellschaftstheorie, für die Horkheimer in diesem programmatischen Aufsatz eintritt, ist eben eine Art undogmatischer Marxismus und eine Fortentwicklung dieser marxistischen Position, aber eben auch nicht nur unbedingt jetzt Marx-treu. Horkheimers Ansatz ist in vielem neu. Zunächst mal will er mehrere Disziplinen miteinander verbinden. Unter anderem holt er ans Institut Erich Fromm, Psychoanalytiker, Franz Neumann, Politologe und Jurist, Herbert Marcuse, Soziologe und Philosoph, und natürlich Theodor W. Adorno, Philosoph und Musikwissenschaftler. Ihr Ziel, die Gesellschaft in jeglicher Hinsicht zu analysieren. Veränderungen in Recht, Wirtschaft, Wissenschaft, Kultur. Und dabei die Philosophie mit empirischen Wissenschaften zu verbinden. Dahinter stecken gleich zwei Probleme, die Horkheimer lösen will. Einmal sieht er keine Chance auf ein Comeback der großen metaphysischen Systeme. Er hält es auch nicht für wünschenswert, weil er nicht an die eine universale, ewige Wahrheit glaubt. Zum anderen zerfällt die Wissenschaft in immer mehr Fachbereiche. Es geht der Blick aufs Ganze, aufs Allgemeine verloren. Fachwissenschaftler werden blind für die übergeordneten Zwecke ihrer Arbeit. Diese These geht zurück auf den Soziologen Max Weber, sagt Alex Dimirovich von der Universität Frankfurt. Dass eben dann Wissenschaftler eben ganz technokratisch in der Arbeitsteilung funktionieren, also hier Folterpraxis machen, dort Giftgasproduktion. Das heißt, die Leute können sozusagen ganz friedliche und freundliche Zeitgenossen sein und dann aber in ihrer Wissenschaft völlig entkoppelt von allen sozialen Prozessen, unglaublich brutal und rücksichtslos. Die Idee von Horkheimer? Die Philosophie liefert die großen Fragen, bei deren Beantwortung wissenschaftliche Fakten helfen sollen. Deshalb gibt das Institut auch eine Studie über die Lebenswelt von Arbeitnehmern in Auftrag. Aber bevor das Unternehmen so richtig in Gang kommt, trifft Horkheimer erneut der nationale Rausch. Nicht nur er, sondern auch die meisten seiner Mitarbeiter sind Juden. Hinzu kommt die Nähe zum Marxismus. Kaum ist Hitler zum Reichskanzler ernannt, wird Horkheimers Privathaus von der SA besetzt. Das Institut muss wenige Wochen später schließen. Horkheimer beweist Managementfähigkeiten. Er bringt einen großen Teil des Instituts an der Columbia University in New York unter. Den meisten Mitarbeitern gelingt die Flucht. Walter Benjamin allerdings nimmt sich in Spanien das Leben, als er nicht mehr daran glaubt, aus Europa ausreisen zu dürfen. Im Exil ist das Institut für Sozialforschung erstaunlich produktiv. Die Zeitschrift für Sozialforschung wird eines der Publikationsorgane für deutschsprachige Wissenschaftler im Exil. Als sich das Ende des Nationalsozialismus abzeichnet, schreiben Horkheimer und Adorno das Hauptwerk der kritischen Theorie, die Dialektik der Aufklärung. Aufklärung, das ist nach Kant, Zitat, der Ausgang des Menschen aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit. Unmündigkeit ist das Unvermögen, sich seines Verstandes ohne Leitung eines anderen zu bedienen. Selbstverschuldet ist diese Unmündigkeit, wenn die Ursache derselben nicht am Mangel des Verstandes, sondern der Entschließung und des Mutes liegt, sich seiner ohne Leitung eines anderen zu bedienen. Sapere aude, habe Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen, ist also der Wahlspruch der Aufklärung. Kants Optimismus teilen Adorno und Horkheimer allerdings nicht. Ihr Fazit ist vernichtend. Aufklärung habe die Zerstörung des Individuums gebracht, einen blind gewordenen Funktionalismus und entspreche einer Verrücktheit der Vernunft. Sie habe gar Mitschuld am Ausbrechen des Nationalsozialismus. Aber wie kann das sein? Der Weg der Aufklärung führt für die Autoren über die Entzauberung der Welt. Ein Begriff, den sie sich bei Max Weber borgen. Er beschreibt sie in seinem Aufsatz »Wissenschaft als Beruf«. Zitat: Die zunehmende Intellektualisierung und Rationalisierung bedeutet also nicht eine zunehmende allgemeine Kenntnis der Lebensbedingungen, unter denen man steht, sondern sie bedeutet etwas anderes. Das Wissen davon oder den Glauben daran, dass man, wenn man nur wollte, es jederzeit erfahren könnte. Dass es also prinzipiell keine geheimnisvollen, unberechenbaren Mächte gäbe, die da hineinspielen. Dass man vielmehr alle Dinge, im Prinzip, durch Berechnen beherrschen könne. Insbesondere die Naturwissenschaften haben infolge der Aufklärung die Welt berechenbar gemacht. Phänomene, hinter denen früher Götter oder verborgene Mächte steckten, sind nach und nach von der Wissenschaft aufgeklärt worden. Nach Adorno und Horkheimer geht es dem Menschen dabei vor allem darum, seine Angst zu verlieren. Die Berechenbarkeit der Natur verschafft ihm die Herrschaft über sie. Sein Mittel dazu ist die Abstraktion. Die Dinge werden zunehmend in Einheiten und Kategorien gebracht, idealerweise in Form einer Zahl gefasst. Sie verlieren ihre Besonderheit, sind kontrollierbar, vergleichbar, ausbeutbar. Ein Baum beispielsweise wird vermessen in Gewicht, Dichte, Brennbarkeit. In solchen quantitativen Einheiten lässt er sich für die Industrie nutzbar machen. Seine Qualitäten, seine besonderen Eigenschaften treten zurück. Die Herrschaft über die Natur hat allerdings ihren Preis. Dem Menschen begegnet sie als Objekt aus großer Distanz. Er entfremdet sich zunehmend von ihr. Aber das ist nicht das einzige Problem. Die Aufklärung hat sich nach Horkheimers und Adornos Diagnose vollkommen von ihrem ursprünglichen Ansatz verabschiedet und wendet sich auch gegen die Individualität des Menschen. Denn auch die Person wird im technologischen System versachlicht. Sie wird zum Funktionsträger und passt sich den technischen Apparaturen an, mit denen sie umgeht. Horkheimer zieht zur Erklärung immer wieder den modernen Verkehr als Beispiel heran. Früher ging man über die Straße und hat rechts und links geschaut, hat sich überlegt, kann ich jetzt noch hinüber, und hat dann die Entscheidung getroffen. Heute wartet man auf das grüne Licht und wenn das rote Licht kommt, bleibt man stehen. Und das könnte so weit sich entwickeln, dass derartige Reaktionen in die Substanz des Menschen übergehen und dass er gewissermaßen ohne Überlegung einfach glatt bei Rot stehen bleibt. Also eine rationale Verhaltensweise, die ihn aber in gewisser Weise dann zum Instinkt geworden, der tierischen Reaktionsweise näher bringt. Nicht nur das raubt dem Individuum in der entzauberten Welt seine Eigenheiten, meint Horkheimer. Die Kulturindustrie, die Werbebranche setzen den Menschen massiv unter Druck, einem Ideal zu entsprechen. Was Horkheimer über Werbeplakate der 40er und 50er Jahre schreibt, ist dabei aus heutiger Sicht harmlos. Jedenfalls im Vergleich zu dem, was heute Castingshows und soziale Medien an Druck erzeugen. Zumal die Menschen sich freiwillig einer Kontrolle aussetzen, indem sie ihre Daten preisgeben. Schon Horkheimer kritisiert, das Essen werde zur Kalorienaufnahme. Heute lässt sich per Fitnessarmband sogar im Detail kontrollieren, wie viele Kalorien beim Spaziergang verloren gegangen sind. Für Horkheimer sicher ein Horrorszenario. In einem Film der ARD zitiert er 1969 aus seinem Notizbuch: Die immanente Logik der gesellschaftlichen Entwicklung weist auf den Endzustand eines total technisierten Lebens hin. Das Ende jedoch ist zugleich völlige Ernüchterung, das Erlöschen von Geist, soweit er vom Verstand als Werkzeug sich unterschied. Das heißt, die vollendete, überkonsequente Aufklärung hat selbst irrationale Züge. Sie verfehlt die Ziele der Aufklärer nicht nur, sondern verkehrt sie in ihr Gegenteil. Die Aufklärung schlägt in einen Mythos zurück. Die schlimmste Form dieses Umschlags in den Mythos ist freilich die Herrschaft der Nationalsozialisten, sagt Alex Dimirovic von der Universität Frankfurt. Auf der höchsten entwickelten wissenschaftlichen und technologischen Zivilisation der damaligen Zeit kommt dann sozusagen der Mythos der arischen Rasse, des deutschen Volks, des auserwählten Führers. Das ist ja alles mythischer Mumpitz, ohne jede Form von Rationalität. Die Vernunft hat sich völlig dem technischen Fortschritt unterstellt. Sie sorgt für Mittel, für Zwecke, über die sie selbst aber kaum noch reflektiert. Horkheimers Diagnose ist daher, die Vernunft ist erkrankt und diese Krankheit ist ihr ursprünglich angelegt. Das Ziel der Schrift ist allerdings nicht, die Aufklärung als solche zu verdammen. Es geht eher darum, einen Anstoß für eine neue Aufklärung zu geben, die den Zielen der Aufklärer näher kommt. Weniger den technischen Fortschritt, mehr den Fortschritt der Humanität im Blick hat. Dennoch, Horkheimer wird oft dafür kritisiert, dass seine kritische Theorie die Welt nur kritisiere, aber keine eigenen Konzepte liefere. Horkheimer hat Gründe, keine Rezepte zu liefern. Seine kritische Theorie soll Kritik bleiben. Sie soll die Wirklichkeit nach Fehlentwicklungen absuchen, sie transparent machen, in der Hoffnung, dass Teile der Gesellschaft diese Gedanken in ihrem Umfeld in die Tat umsetzen. Was nun der ideale Endzustand ist, darüber will Horkheimer nicht spekulieren. eine Erklärung dessen, was das Gute schlechthin ist, das Ideal überhaupt, hat wiederholt in der uns bekannten Geschichte zu furchtbaren Grausamkeiten geführt. Mhm. Man denke etwa an das, was im Namen dieser schönsten Lehre des Christentums im Mittelalter sich ereignet hat. Man denke an das, was in allen Nationen sich ereignet, wenn man die Nation als das schlechthin absolut Gute ansieht und die anderen als das weniger Gute. Man denke an den Kommunismus, der sich als das absolute Ideal hinstellt, was im Namen all dieser zum schlechthin guten erklärten Ideen sich an Furchtbarem ereignet hat. Die kritische Theorie sagt, du kannst zeigen, was das Schlechte ist und versuchen, es zu überwinden. Aber du kannst das Allerletzte, Höchste nicht darstellen. Auch wenn er philosophische Systeme für ihre im Kern oft wahrhaften Einsichten respektiert, selbst eins erschaffen wollte er nie. An eine ewige Wahrheit glaubt er nicht. Werte lassen sich für ihn nicht in eine Ordnung bringen, die Bestand hat. Sogar begriffliche Definitionen sieht er mit Skepsis. Seiner Meinung nach muss die Sprache in Bewegung bleiben, um die sich ständig verändernde Wirklichkeit abzubilden. Da ist er relativ nah bei Nietzsche und Schopenhauer, von dem er, neben Marx, einige Ideen übernimmt. Die kritische Theorie ist mehr als nur eine Methode. Sie entspricht Horkheimers philosophischen Grundüberzeugungen. Sie soll mit ihrer Negativität den Zweifel an den jeweils herrschenden Verhältnissen lebendig halten. Zweifel ist für ihn kein Mangel an Wissen, sondern ein Selbstschutz. Wo er verloren geht, ist der Weg für ideologische Verblendung frei. Ich glaube, dass der Grund des Fanatismus mit der eine Gesinnung, welche es auch sei, ob eine religiöse oder eine politische oder eine soziale, daher kommt, dass der Zweifel an ihr nicht mit ins Bewusstsein aufgenommen wird, sondern verdrängt. Was Fanatismus anrichten kann, das hat der Jude Max Horkheimer am eigenen Leib erlebt. Dennoch lässt er die Bande nach Deutschland nicht abreißen. Nach dem Krieg kommt die Stadt Frankfurt auf ihn zu. Man will ihn wieder als Professor für die Universität gewinnen. Horkheimer zögert zunächst. Soll er wirklich in das Land der Täter zurück? Dort, wo die Mörder von einst schon wieder an den Schalthebeln der Macht sitzen? 1948 reist er erstmals wieder nach Europa. Er nimmt an einer UNESCO-Konferenz teil und er fährt nach Frankfurt. Er genießt es, Deutsch zu sprechen und zu hören. Und er findet eine neue Lebensaufgabe. Viel wirksamer als in den USA, glaubt er, können er und seine Mitstreiter im völlig zerstörten Deutschland sein. Er will mithelfen, das geistige Leben dort wieder aufzubauen. Es soll ein neues, ein friedliches Deutschland werden. Aber dazu muss sich noch vieles ändern. Man sollte die Massenmörder, wenn sie Minister geworden sind oder gar Staatsoberhäupter, nicht mit der großartigen Achtung behandeln, mit der sie in der Presse, in Illustrierten und sonst wo gewöhnlich behandelt zu werden pflegen. Man sollte jeden Augenblick die Menschen daran erinnern, dass sie blutige Hände haben. Horkheimer bekommt in Frankfurt enormen Gestaltungsspielraum. 1951 findet die feierliche Wiedereröffnung des Instituts für Sozialforschung in einem neuen Gebäude statt. Dabei bleibt es nicht. Im selben Jahr wird Horkheimer auch zum Rektor der Universität gewählt. Die Stadt wird, auch dank der Frankfurter Schule, zu einem der intellektuellen Zentren Nachkriegsdeutschlands. Die Saat der kritischen Theorie geht auf, gerade bei den Studenten. Was wir wollen endlich hier vernünftige, demokratische Verhältnisse. Sie saugen die Dialektik der Aufklärung und andere Schriften der Frankfurter Schule in sich auf. Zum Helden der Studenten wird vor allem Horkheimers Mitarbeiter Herbert Marcuse. Bei ihm vermuten sie Verständnis für die Besetzungen der Universität und ihren teils gewaltsamen Protest auf den Straßen. Denn Marcuse spricht von einem Naturrecht auf Widerstand für unterdrückte und überwältigte Minderheiten. Horkheimer hält es für ein Missverständnis. Er ist skeptisch bezüglich der Revolution, von der viele Studenten träumen. Solange der Nationalsozialismus gedauert hat, habe ich mir gedacht, eine Revolution kann nichts Schlimmeres bringen. Nachdem der Nationalsozialismus überwunden war, hätte eine Revolution wahrscheinlich wiederum eine Diktatur geschaffen. Und ich glaube, wogegen wir jetzt sein müssen, ist, dass die, wenn auch noch so bedenkliche Entwicklung, zu der allgemein verwalteten Welt nicht über Katastrophen und Diktaturen führt. Der revolutionäre Gestus der Studentenbewegung macht ihm Sorgen. Immer fürchtet er eine Rückkehr des nationalen Taumels, des Nationalsozialismus. Horkheimer macht bei seiner Ideologiekritik aber keinen Unterschied bezüglich der politischen Denkrichtung. Immer wieder kritisiert er den Kommunismus, der das Reich der Freiheit realisiert haben will. Für ihn eine fehlgeleitete Dogmatisierung der Theorie von Marx. Nach seinen Erfahrungen aus dem Ersten und dem Zweiten Weltkrieg ist er sensibel für jeglichen Anflug von Fanatismus und Demagogie. Wie man einen Demagogen erkennt? Die Masse der Superlative in einer Rede. Oder dass wir und die anderen, die in dieser Rede schlechthin die Guten und die Schlechten bedeuten. Oder das völlige Ausschließen des Zweifels aus der Rede. Oder die Erklärung des Demagogen, ich bin einer von euch, auch wenn es gar nicht wahr ist. Oder der Gedanke, dass gegen uns eine Verschwörung im Gange ist. All das sind demagogische Tricks, insbesondere dann, wenn sie wiederholt werden. Und ich meine, es wäre eine unendlich wichtige Sache, im Unterricht in den Schulen und Universitäten diese Dinge zu analysieren, damit die Menschen gegen Demagogie weniger anfällig werden. Diese Empfehlungen haben die Bildungsminister der Welt offenbar noch nicht entschieden genug verfolgt. Die Konjunktur, die Populisten in den vergangenen Jahren haben, zeigt vor allem eins: die Relevanz und die Aktualität des Denkens von Max Horkheimer. Das war ein weiterer Radiowissen-Podcast aus der Philosophie. Fabian Mader porträtierte den Philosophen und Soziologen Max Horkheimer. Regie führte Irene Schuck, in der Technik war Susanne Harasim. Es sprachen Hemmer Michel und Andreas Neumann. Redaktion Bernhard Kastner.